Eso, eso. Eso, eso. Ich sehe lichternde Träume wandeln. Ich sehe lichternde Träume wandeln. Keiner von denen meiner. Moorleichen wie gehabt. Ist so, ist so, ist so. Ist so, ist so, ist so. Ich sehe lichternde Träume wandeln im Dunkeln. Ich sehe lichternde Träume wandeln ungefragt. Ist so, ist so, ist so, keiner von denen meiner, ich hoffe auch keiner deiner. Irrtümer als Wiedergänger, einst veropfert in die Unterwelt. Im Moor verschlossen, die Haut verliedert, gefangen in der Schlingel, aus dem Torf gestochen, in situ. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso.